WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, Freitemennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Nicole. Und die Nicole ist 37. Stimmt das? Ja, richtig. Sehr gut. Hallo, Hallo Nicole. Domian. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach was. Ja. Also, ja, mein Thema ist eigentlich, also ich bin sehr übergewichtig, weil ich habe 150 Kilo. Ja. 150 oder 120? 150. 150. Größe? Mhm. 1,70. Okay. Ja, und ich bin Hobbyhure und das läuft eigentlich auch ganz gut. Das, ja, heißt, also, das heißt, es gibt einen, also erstmal gibt es einen Markt für Männer, die gerne richtig. Mit sehr gut gewachsenen Frauen, sage ich mal, was machen wollen. Ja, ich bin in einem offiziellen Internetforum angemeldet. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nennen darf. Also muss ich jetzt ja auch. Nee, muss man nicht. Und es läuft eigentlich auch sehr gut. Also so Tag, wenn ich möchte, kann ich 1 bis 2 Kunden haben. Mhm. Und für mich ist das eigentlich, also ich bin eh sexsüchtig und es ist für mich eigentlich ein gutes Taschengeld. Ja, was heißt denn, was heißt Hobbyhure? Also, dass ich dann, also ich arbeite erstmal ohne Zuhälter. Ja. Also das ist schon mal ganz wichtig, weil ich das halt auch freiwillig mache. Also ohne Zwang und ohne Druck. Und ja, also ich mache es halt dann, wenn ich Lust habe. Und also immer bei dir zu Hause? Ja, richtig. Ist das nicht gefährlich? Ja, schon. Eigentlich, also ich habe zwar jemanden also im Hintergrund, den ich dann eine SMS schreibe oder WhatsApp, dass jetzt gerade ein Kunde da ist. Und wenn ich mich dann in einer bestimmten Zeit nicht melden würde, würde er dann erstmal anrufen und fragen, ob alles okay ist. Und wenn nicht, dann würde die Polizei benachrichtigt. Richtig, ja. Genau. Wie viele Kunden hast du in der Woche? Ja, mal, also pro Tag 1, mal 3, mal 4, also ich sag mal so. Am Tag 4, oder? Ja, ja gut, pro Tag, also zwischen 1 und 3. Also ich muss auch ein bisschen aufpassen, weil ich halt nicht alleine bin. Und, du bist nicht alleine, ne? Ich hab eine Tochter. Ah, wie alt ist die Tochter? Ja, die ist noch 12, wird dann aber bald 13. Ihr wohnt zusammen in einer Wohnung und in dieser Wohnung bedienst du auch deine Gäste, deine Freier. Richtig, aber nur, wenn mein Kind nicht da ist. Und das gelingt immer so, das so zu organisieren, dass das Kind... Ja, dass ich regelmäßig immer bis zu einer bestimmten Uhrzeit, bis zu einer bestimmten Uhrzeit Schule hat. Mhm. Aber wie, sie kommen mal früher nach Hause. Was passiert? Nee, das passiert nicht. Also erstmal würde ich die Schule anrufen. Mhm. Und zweitens kann ich sowieso nur bis 13 Uhr. Also danach geht's dann nicht mehr. Also und ja, das klappt bis jetzt gut. Das Kind weiß natürlich nicht, was du machst. Sie ahnt es. Sie das ahnt ist es. Ja auch mein Problem. Sie ahnt es und woher? Warum ahnt sie es? Woher kommt das? Ja, wegen dem Geld. Also weil ja dann auch jeden Tag immer Geld da ist, was ja früher nicht war. Wie, und dann kommt das Kind darauf, dass du Hobbyhure bist? Wie ist das möglich? Ich hab dich. Und also es ist viel Geld da, das wundert das Kind, okay. Das glaube ich noch. Aber dann kommt das Kind auf die Idee, dass du Hobbyhure bist? Nein, auf keinen Fall. Sie weiß, dass ich halt, ich erziehe mein Kind ziemlich offen, was Sexualität betrifft. Und sie weiß, also seit einem halben Jahr ungefähr, dass ich halt sexsüchtig bin. Woher aber weiß sie das? Dadurch, weil ich es ihr gesagt habe. Also ich. Wie erklärt man? Moment, ich muss mal dazwischen fragen. Wie erklärt man einem 12-jährigen Mädchen, dass die Mama sexsüchtig ist? Ja, ich habe es in einem normalen offenen Gespräch halt ihr erklärt, dass ich eben sexsüchtig bin. Sie ist aber auch, muss ich sagen, ich erziehe mein Kind offen. Also was Sexualität betrifft, also das ist, also ich finde, Kindern darf man keinen vormachen. Nee, schon, auch klar. Aber wie erklärt man das einem 12-jährigen Kind? Versteht sie überhaupt das Wort erklärt. Sex? Versteht ja, sie weiß ja, was Sex ist. Sie weiß ja, also, ich meine, aufgeklärt ist sie seit 5, 6, also, dass die Babys jetzt nicht vom Klapperschwanz kommen, aber so, ich habe sie dann jedes Jahr ein bisschen mehr aufgeklärt und vor einem halben Jahr habe ich ihr halt gesagt, dass ich eben sexsüchtig bin. Aber du bist das doch wahrscheinlich schon länger, oder? Ja klar, ich habe das aber auch immer getrennt. Also ich bin halt in bestimmte Clubs gegangen, auch mit einer B-Freundin von mir und wir hatten dann da unseren Spaß, aber wie lange betreibst du jetzt schon dein Hure-Geschäft? Wobei Hobby-Hure hört sich so ein bisschen harmlos an. Du bist Hure, du arbeitest als Hure. Ja, klar. Ne? Wie lange machst du schon? Seit Mai. Ach, das ist ja noch nicht so lange. Nein. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen? Wegen der Sexsucht? Mm-mm. Eher durch einen Bekannten von mir, der hat mir das halt so erzählt und da habe ich, also ich habe mehrere Bekannte, die mir von dieser Seite erzählt haben und dann habe ich einfach mal geguckt, mich angemeldet. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut läuft, also weil normal, wenn man jetzt eine Hure, dann denkt man gleich, sag ich mal, 90, 60, 90 oder so. Und naja, es gibt schon für jeden speziellen Geschmack gibt es mittlerweile schon Angebote. Ja. Richtig. Und ich habe es jetzt also dann einfach mal ausprobiert, morgens eben in der Zeit, wo die Tochter in der Schule ist. Kommen dann eigentlich dicke Männer zu dir oder eher dünne? Nein, also alles durcheinander. Also von dünn bis dick, aber es kommt wirklich gemischt. So, jetzt zum Thema Geld. Wenn du drei Freier oder Gäste, wie immer du das nennen magst, am Tag da hast, manchmal, wie viel nimmst du pro Mann für normale... 50 Euro. 50 Euro? Und was machst du für 50 Euro alles? Alles, aber nur geschützten Verkehr, also Blasen ohne, aber Sex nur mit Gummi. Ja. Ansonsten die Wünsche, wenn sie nicht zu, ich sag mal, zu abnormal sind, weil das Thema ist ja auch eine Diskussion, also dann mache ich die auch. Also es kommt drauf an, es muss ja auch Sympathie da sein. Und Oralsex ohne Gummi, habe ich das gerade richtig verstanden? Ja. Das ist ich kann das nicht mit Gummi. Also ich finde das eklig. Und ich habe leider noch keine Möglichkeit. Ist es nicht eher eklig, abgesehen von der gesundheitlichen Gefährdung, ist es nicht eher eklig, das ohne Gummi zu machen? Nein, eben nicht. Ich finde, also ich habe das mit Gummi probiert und habe direkt auch Herpes bekommen. Und das war dann nicht so toll. Also du gehst natürlich auch ein gewisses gesundheitliches Risiko ein, ist dir klar, ne? Ja klar, aber ich mache jedes Mal, ja, das mache ich so oder so durch meine Clubbesuche. Also ich meine, da habe ich jetzt auch nur geschützten Verkehr. Aber ich sag mal, ich mache jedes halbe Jahr, wenn es geht, einen AIDS-Test. Das na gut, aber der AIDS-Test schützt dich natürlich nicht für AIDS. Wenn der AIDS-Test dann für dich positiv ist, dann ist es natürlich, dann ist es zu spät. Ja, das ist wohl wahr. 150 Kilo, 1,70 Meter groß. Heißt das jetzt, dass du auf jeden Fall das Gewicht so halten möchtest, weil du damit kommerziell erfolgreich bist? Nein. Also ich muss dazu sagen, ich hatte auch mal 180 Kilo. Also ich habe schon immer 30 Kilo abgenommen. Hm. Ich bin auch so immer am Abnehmen. Hm. Aber ich würde es trotzdem jetzt, wenn ich auch 120 habe, würde ich es erstmal weitermachen, weil ich halt gemerkt habe, dass es leicht verdientes Geld ist. Jetzt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Mir erzählen oft Frauen, die damit anfangen, dass sie große Schwierigkeiten haben und dass sie sich ein bisschen ekeln oder dass sie wirklich auch seelische Probleme dadurch haben durch den Job. Wie ist das bei dir? Also ich habe keine seelischen Probleme deswegen, weil es mir Spaß macht. Und ekeln hatte ich bis jetzt ein einziges Mal, dass ich mich von einem Kunden wirklich geekelt habe. Warum hast du dich vor dem geekelt? Ja, weil er auch sehr, sehr stabil war und ich dann doch nicht also mit Männern so kann, die über meiner Gewichtsklasse sind. Ach so, da habe ich mich ein bisschen geekelt. Ich habe ihn jetzt aber nicht nach Hause geschickt oder so. Mhm. Aber so musste ich das dann auch nicht nochmal haben. Ich habe ihn dann auch eine E-Mail geschrieben, dass ich den auch nicht mehr möchte. Ah ja. Wie lange hattest du keine Beziehung? Beziehung seit knapp einem Jahr, also Weihnachten, das letzte Jahr hatte ich Was passiert, wenn du dich jetzt verliebst? Was passiert ich da? Würde direkt mit offenen Karten spielen. Also das heißt, du würdest das weitermachen wollen? Ja klar, weil es für mich einfach im Moment irgendwie, also ich muss dazu sagen, dass ich noch nebenbei meinen FOR nachmache, also ich gehe auch noch zur Schule. Und ich sag mal, jetzt ist es angerissen. Naja, Nicole, also jeder kann ja dieser Passion nachgehen oder diesem Job nachgehen. Da gibt's ja gar nichts, wäre ich der Letzte, der jetzt sagen würde, hör auf. Für mich ist wichtig, dass man sich selbst keinen Schaden dazu fügt. Wenn du das für dich geklärt hast, ist das gut. Was mir Sorgen macht und Bedenken macht, muss ich ehrlich sagen, ist dein Kind. Das darf keinen Schaden dadurch nehmen. Das will ich ja auch nicht. Also um Himmels Willen, ich will mein Kind ja auch auf den richtigen Weg bringen. Also dass das jetzt nicht gerade der Weg ist, der richtig ist, ist klar, ne? Mhm. Und ich möchte schon, dass mein Kind auch eine normale Ausbildung und Schule macht und so. Und ich habe da auch ein bisschen Angst vor, aber ich weiß halt da auch nicht so wirklich, was ich machen soll. Ja, im Notfall oder im Zweifelsfall muss dein Kind wichtiger sein als das schnell verdiente Geld. Ist doch klar, ne? Ja, das ist richtig. Ja, das musst du für dich abwägen, wann es wirklich nicht mehr geht oder wann es zu heikel ist. Natürlich ist da auch die Angst, ne, dass es irgendwann rauskommt. Natürlich, und natürlich kann es rauskommen. Die gehen bei dir ein und aus. Wie schnell kann das irgendein Nachbar mitkriegen oder irgendjemand quatscht was auf dem Flur und dann kriegt dein Kind das mit und dann wissen die Freunde in der Schule das. Das ist schon alles nicht so ganz einfach. Ich weiß, das finde ich auch nicht. Das ist mir auch bewusst, also dass das halt die größte Sorge ist für mich. Das ist das größte Problem, finde ich. Das ist auch meine größte Angst, dass es mal rauskommt. Ja. So, das musst du jetzt für dich genau überlegen, ist es das wert, was dann passieren könnte, was dann meinem Kind zustoßen könnte durch so ein Durchsickern. Ist es das wert? Das musst du für dich klären. Ich warne davor. Ja. Ich warne wirklich davor. Ja, okay. Okay, das ist jetzt, ich hab's ja so gesagt, du hast uns deine Geschichte erzählt, Nicole. Ich hoffe einfach, dass alles gut läuft. Das wünsche ich natürlich von Herzen dir und deinem Kind. Und vor allen Dingen, dass du deinen Schulabschluss, einen Fachoberschulabschluss, so war es halt gerade, hast du gesagt. Richtig. Das heißt, du willst irgendwann noch studieren oder was möchtest du machen? Ich muss jetzt ja erstmal die Qualifikation schaffen. Ja. Also nächstes Jahr im Mai habe ich die ZAP. Ja. Und wenn ich die Qualifikation habe, würde ich schon gerne weiter Abitur machen und dann halt gerne noch studieren. Ja, das sind doch gute Pläne. Ich habe da schon so einen Plan, was ich gerne machen würde, aber das sage ich jetzt lieber nicht. Das bringt Unglück. Aber mach jetzt keinen Fehler und lass dich da nicht zu sehr verlocken von dem leicht verdienten Geld. Ich sag einfach mal, wir lassen es so stehen. Alles Gute und viel Glück. Eine Frage noch, darf ich Autogramme haben? Gerne, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, alles tschüss, Nicole, klar, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, ein Hinweis an unsere Stammzuschauer oder Stammzuhörer. Euch wird aufgefallen sein, dass wir gestern ein Gespräch hatten, ein Thema hatten, eine Anruferin hatten, mit der ich über genau dieses Thema vor ein paar Wochen schon mal gesprochen habe oder vor ein paar Monaten. Das war, glaube ich, vor dem Sommer. Da ist in der Tat uns ein kleiner Fehler unterlaufen. Und als die Anruferin dann auf dem Sender war, wollte ich sie nicht unterbrechen, aufgrund der Dramatik ihrer Geschichte und auch ihres persönlichen Schicksals. Dann haben wir halt die Geschichte nochmal gehört und wir haben uns nochmal mit der Anruferin unterhalten. Ich glaube, das ist auch nicht so schlimm und das kann auch mal passieren. So, jetzt geht's weiter mit Daniel. Daniel ist 39. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Daniel. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Problem. Also ich bin verliebt. Das ist ja schon mal schön. Nein, das ist nicht schön. Ja. Das wird zu einem dramatischen Problem gleich. Ah. Ja, stimmt. Das ist nicht immer schön, wenn man verliebt Nein, ist. Nein, also pass auf. Es geht darum. Ich bin ja 34. Ja, ich habe 39 gesagt. 39, okay. Genau. Und die Frau ist 10 Jahre älter wie ich. Die ist 10 Jahre älter als du, 49. Und die wohnt ja etwas über 200 Kilometer entfernt. Ja. Ist aber so dramatisch auch nicht, aber... Ja, sie ist verheiratet. Ah, jetzt wird's kompliziert. Und hat 4 Kinder. Ach du lieber Gott. So, 200 Kilometer entfernt, 10 Jahre älter und verheiratet und 4 Kinder. Ja. Hast aber einen Kunstgriff gemacht. Also den habe ich ja nicht gemacht, der ist ja so mehr oder weniger entstanden. Ja, klar. Sie hat den Kontakt ja zu mir gesucht. Wie ist der Kontakt denn zustande gekommen? Ja, ich muss immer aufpassen, nicht, dass man mich jetzt erkennt. Zu grob, kannst also du das grob es ist erzählen? Über ein Netzwerk geschehen. Ah, verstehe. Gut. Und wie lange läuft jetzt das? Wie lange läuft der Kontakt schon? Ja, jetzt schon knapp 4 Monate. 4 Monate? Ja, wir haben uns auch schon gesehen. Ja. Wir waren auch schon intim. Ja. Da ist mir so ein Ding aufgefallen, wo ich sehr lange drüber nachgedacht habe. Nämlich? Naja, also als wir zugange waren. Da ist ja ein Ding aufgefallen. Ja, normalerweise macht man sowas ja geschützt. Ja. Wenn man die Frau noch nicht kennt. Ja, natürlich. Das wollte sie aber nicht. Das wollte sie nicht und du hast dich darauf eingelassen. Ja, aber wie gesagt, es ist nichts passiert. Aber das hat mich sehr, sehr schockiert am Anfang. Weil ich dachte, wenn sie ja, also ist ja so, sie will alles geheim halten, es darf nichts rauskommen. Mhm. Angeblich will sie nichts gefährden. Jetzt kann man verstehen, jetzt ist sie ja auch in einer schweren Lage, weil sie auch beruflich abhängig ist. Also dich wundert, dass sie das verlangt hat oder gewünscht hat? Ja, weil das einfach sehr, sehr, naja, wenn man doch jemanden nicht richtig kennt. Natürlich, natürlich. Absolut. Aber man mich kann ja davon ausgehen, dass es vielleicht schief geht. Natürlich, gar keine Frage. Und dann hat man doch noch ein Problem, wenn sie eh schon alles geheim halten möchte. Ich frage mich nur, du bist ein erwachsener Kerl, gestandener Mann, warum du das gemacht hast, mitgemacht hast. Du meinst, warum ich sie liebe? Nein, warum du ungeschützt mit ihr geschlafen hast. Ja, weil ich sie toll finde. Ja gut, das ist doch kein Grund. Deswegen kannst du dir einen Gummi drüber ziehen. Das kannst du immer noch toll finden. Ja, wie gesagt, das war... Du weißt, man kann krank werden, man kann schwanger werden, das muss ich ja alles nicht erklären. Genau, zum Glück ist da nichts passiert. Hoffen wir mal. Ja, also nur, es geht jetzt darum, sie will alles geheim halten. Das heißt, wir tun nicht telefonieren, also kaum. Ja. Wir schreiben nur, wenn wir uns unterhalten. Sie ist also für mich nicht richtig greifbar. Warum will sie nicht telefonieren? Irgendwie geht das doch. Ja, weil es immer ungünstig ist. Es können ja Leute mithören. Der NSA? Bitte? NSA kann mithören. Nein, war ein Scherz. Wer soll denn da mithören? Naja, Kinder, ihr Mann. Ja gut, das kann man ja, wenn man das will. Wenn sie das wirklich würde wollen, gibt es auch immer irgendwelche Zeitecken im Laufe des Tages, wo man sich absondern kann. Naja, ich habe ja auch schon gedacht, man kann ja mal rausgehen, wenn es ganz schlimm ist. So, zum Beispiel. Aber ja, sie ist beruflich sehr fest eingespannt, hat kaum Zeit. Das ist also das nächste Problem. Also manchmal reicht es gerade mal, um Gute Nacht zu sagen. Was will sie denn eigentlich von dir? Sie sagt, ich bin der Mann, den sie sich gewünscht hat. Das ist erstmal eine ganz schmeichelhafte Aussage für dich. Aber was bedeutet das? Was will sie? Will sie die Familie für dich aufgeben? Das ist ein Problem. Wir wissen ja beide, dass wir das nicht ewig so aufrechterhalten können. Weil es ist, also mich schmerzt das ganz. Das nimmt mich ganz schön in Anspruch, schlaucht mich. Und ich bin auch sehr oft traurig und ich vermisse sie ganz, ganz schlimm. Und sie mich angeblich auch. Aber sie will, wie gesagt, kann man sagen, so sich ihre Rundecke, sie will versuchen, bloß nicht rauskommen zu lassen, ihre heile Welt irgendwie leben. Und dich so am Rande warm halten für die kleinen, spannenden Flirt am Rande. Ja, das könnte man so denken. Mit eventuell einer Perspektive für später mal, aber das muss ja noch nicht sein. Aber man will den Knaben mal warm halten. Naja gut, aber andererseits, sie ist ja 50, also 49, ne? Ich hatte jetzt auch keine Lust, das jetzt noch Ewigkeiten mitzumachen. Weil, ich meine, du musst ja vorstellen, wenn man eine Freundin hat oder wie man das bezeichnen soll, man will ja auch was zusammen machen, man will ja mal rausgehen und will unternehmen. In diesen 4 Monaten habt ihr euch wirklich nur einmal getroffen? Bis jetzt ja. Und wo habt ihr euch da getroffen? Kann ich nicht sagen, aber da, wo uns kaum jemand sehen konnte. Aha. Also, das heißt, nicht in deiner Stadt und auch nicht in ihrer Stadt? Nein, also etwas außerhalb. Ja. Und wie lange hat das... Sie könnte zu mir kommen... Also das heißt, ich habe ein Haus, sie könnte zu mir kommen, das wäre kein Problem, ist ja auch eine ganz andere Stadt. Aber sie hat es bis jetzt nicht geschafft, weil sie so viele Termine hat und Familie hat, Kinder hat. Da ist sie einfach beansprucht, da hat sie keine Zeit, freien... Daran wird sich ja dann wahrscheinlich in absehbarer Zeit nichts verändern. Wie hält sie dich denn hin? Wie hält sie dich bei der Stange? Sie sagt, das wird sich mit der Zeit regeln. Also das wird die Zeit zeigen. Wie denn? Die vier Kinder sind vier Kinder. Wie alt sind die Kinder? Ich muss auch wieder aufpassen, was ich sage. Zwei sind noch in dem Alter, wo sie gerade in die Pubertät bald kommen, genau. Also da ist sie noch einige Jahre mit beschäftigt, mit den Kindern. Also ich schätze mal, so 6-7 Jahre habe ich noch vor mir, bis die alle groß sind. So, berufstätig ist sie auch, sagst du? Berufstätig ist sie auch, sie ist voll eingespannt. So. Und sie ist ja mit ihrem Mann, hat sich auch was zusammen aufgebaut. Also da sind auch noch ein paar Unabhängigkeiten. Also mich macht absolut stutzig daran, Daniel, dass ihr nicht telefoniert. Nee, das ist, das, wie gesagt, das ich ganz verstehe komisch. Ich auch nicht. Den verstehe ich auch nicht, wenn man angeblich jetzt groß verliebt und verknallt ist, dass man nicht irgendwie sich frei schaufelt und dass man sich dann doch mal öfter sieht. Das verstehe ich auch nicht. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei, muss ich ja offen sagen. Ja. Das hat so ein Geschmäckle. Die hat da so ihre Familie, die ist vielleicht gelangweilt in ihrer Familie, in ihrer Ehe und hat jetzt so den Thrill von einem jungen Kerl wie dir und das will sie irgendwie so auch leben, aber sie hält dich einfach warm und schiebt das so vor sich hin. Ja, sie ist enttäuscht von ihrer Ehe, die angeblich schon seit Jahrzehnten schlecht läuft. Das weiß ich natürlich alles nicht, das kann ich ja auch nicht nachprüfen. Keine Ahnung, ob das so ist. Sie macht nach außen immer die heile Welt. Sie will für die Kinder eine super Familie zeigen, was sie eigentlich nicht ist. Weil ihr Mann hat sie ja schon zweimal betrogen. Ah ja. Was hattest du denn so für einen Eindruck von ihr, als ihr euch dann persönlich gegenüber gestanden habt? Das ist ja was anderes als diese alberne Schreiberei. Das ist ja ein ganz anderes Kaliber. Also es war natürlich so gewesen, wie wir es beide empfunden haben. Also das war direkt Liebe, das war direkt Handhalten, das war direkt alles. Das war auch ohne irgendwie gezwungen zu sein. Das kam automatisch. Also sie ist eine tolle Frau und anscheinend gefalle ich ihr auch. Aber das Problem ist einfach, ich weiß nicht so richtig, wo ich bei ihr bin. Ich frage mich auch gerade nochmal, warum sie das ohne Gummi machen wollte. Okay, schwanger kann sie wahrscheinlich nicht mehr werden. Sie sagt, noch ja. Also sie weiß nicht mehr, wie lang. Und dann letztens hat sie mir dann geschrieben, dass, ich weiß nicht, ob sie da gerade geil war, keine Ahnung. Aber jedenfalls hat sie gesagt, dass sie sich da noch ein Kind wünscht. Ach guck, vielleicht will die einfach einen Grund haben, einen anfassbaren Grund, weswegen sie aus ihrer Familie, von ihrem Mann sich trennt, indem sie noch neu schwanger ist. Du meinst, dass sie das sowas Vorwand nimmt, um dann zu sagen, so, jetzt gehe ich? Man macht sich ja Gedanken. Man fragt ja, warum macht ein Mensch so etwas, wenn die sich sonst so komisch verhält? Und wenn die jetzt schon in der Phase anfängt, dass sie noch mal ein Kind haben will, finde ich alles komisch. Weil ich will so ein Kind haben, ohne dass ihr dann hinterher zusammen seid. Das heißt, dass ich dann mehr oder weniger denn das Kind schon kaum sehen werde? Ich weiß es nicht. Alle Warnanlagen bei mir sind gerade eingeschaltet. Ich würde an deiner Stelle, Daniel, ich würde da forscher rangehen, ultimativer rangehen, nach dem Motto, wir machen das hier schon vier Monate. Sie ist am Zug. Jetzt kannst du auch auf was einfordern, dass ihr euch öfter seht, dass ihr mehr telefoniert miteinander. Nur so hat's eine Perspektive, kannst du ihr sagen, finde ich. Ja, es hat mich alles so ein bisschen enttäuscht, weil als wir damals in der Anfangsphase waren, wo wir richtig verliebt waren, also das ist der Anfang, ich meine, das hört sich ein bisschen komisch an, es geht schon ein bisschen schnell bergab, aber am Anfang war es so gewesen, da hat die auch sehr oft geschrieben, auch nachts, dass ich schlafen kann und so weiter. Naja, vielleicht war es auch nur irgendwie, keine Ahnung. Und jedenfalls hatte dann aber auch mal um 12 Uhr abends mich mal angerufen. Und da ging es plötzlich, obwohl die Wände angeblich bei ihr sehr dünn sind, obwohl ich auch das wieder nicht so verstehen kann, weil man kann ja auch leise sprechen, Daniel, und nicht so rumbrüllen. Lass nicht den Meckes mit dir machen. Die spielt mit dir im Moment. Jetzt müssen die Rollen sich mal verkehren. Jetzt nimmst du das Steuer in die Hand. Jetzt sagst du ihr, dass es so nicht mehr geht, dass du da ein bisschen mehr Butter bei die Fische haben willst. Dass ihr euch trefft, schlag was vor, dass innerhalb der nächsten 2-3 Wochen euch wieder trefft. Ja gut, das hatten wir geplant gehabt, nur sie sagt es immer, sie kann es nicht sicher, weil ihr Terminkalender ist so voll. Ja, dann muss sie das sicher machen. Dann muss sie erstmal ein bisschen härter rangehen, auch mit dem Telefonieren. Aber meinst du nicht, wenn man jemanden liebt, wenn man richtig verliebt ist, muss man dann einen zwischenschieben? Das hört sich für mich immer so komisch an. Ja eben, deswegen, wo ein Wille ist, wo Liebe ist und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Deswegen nehme ich dir das nicht so ab. Deswegen hast du auch alles Recht der Welt, da ein bisschen fordernder aufzutreten. Finde ich. Und du meinst, ich soll langsam ein bisschen aufpassen, dass sie mich nicht da mehr oder weniger für dumm verkauft. Ja, oder dich irgendwie instrumentalisiert für irgendwas, ja. Ja, das mit dem Kind hat mich total nervös. Sei bloß vorsichtig, wenn du mit der wieder pennst, nimm einen Gummi. Mit dem Pennen habe ich jetzt auch nicht mehr vor, sage ich ganz ehrlich, und das wird auch so schnell nicht wieder geben, weil ich habe einfach mit ihr zu viele Fragen zu klären. So, und deswegen musst du jetzt Forscher an sie rangehen, Daniel. Mehr kann ich nicht sagen, das ist meine Meinung. Ja. Die wolltest du hören. Ja. Ja, genau. Dann wünsche ich, dass es gut läuft für dich. Ja. Wie auch immer es ausgehen mag. Okay, alles klar. Viel Glück, Daniel. Danke tschüss. Dir. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, 1.26 Uhr. Jetzt gibt es eine kleine Domian-Postecke. Geschrieben hat uns Christopher29. Und Christopher29 schreibt, lieber Domian und Team, ich bin nun schon seit mehreren Monaten als Backpacker in Südamerika unterwegs und höre eure Sendung stets über den Podcast. Dank dir, Domian, geht die lange Zeit auf meinen ungezählten Busfahrten rasch vorbei. Viele Grüße aus dem wunderschönen Südamerika, zurzeit Patagonien. Euer Christoph, schöne Grüße zurück, und er hört uns wahrscheinlich ein bisschen zeitversetzt und er schreibt unten als PS-Note drunter, Reisen kann eine sehr lohnenswerte Lebenstherapie sein. Das stimmt einerseits, aber manchmal darf man auch nicht glauben, dass man durch Reisen seine Probleme löst. Manchmal nimmt man auch die Probleme mit auf Reisen, aber manchmal kann es halt auch funktionieren. So, dann hat uns Carsten geschrieben, 34 Jahre alt, Domian, deine letzte Sendewoche, und damit meinte er also nicht diese Woche, sondern davor die Woche, war die härteste, die ich je gehört habe. Der fast Ex-Nazi, der fast Pädophile, die Anrufer zum Thema abartig und die so traurigen und bewegenden Geschichten. Hut ab für euch, vor euch und dem WDR. Dass es so eine Sendung gibt, ist im Grunde eine Sensation. Ihr seid absolut einzigartig. Öffentlich so vielen Menschen ein offenes Ohr zu schenken, ihnen zu helfen, sie zu trösten und manche eben auch zu maßregeln, so etwas kann man eben nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen. Und so etwas kann es nur dort geben. Bitte bleibt uns noch sehr lange erhalten. Viel Kraft für eure Arbeit. Sehr, sehr nett. Sehr nett, lieber Carsten. Vielen Dank für die tolle Mail. Nun aber genug mit der Lobhudelei. Jetzt kommt Alexandra. Jetzt wird's härter. Hallo Domian. Fängt noch versöhnlich an. Ich mag deine Sendung wirklich sehr. Nur mittlerweile bin ich richtig sauer. Du gebrauchst oft das Wort Schwein. Und zwar in einem negativen Zusammenhang. Zum Beispiel nennst du den Mann, der sich an einem Kind vergangen hat, dieses Schwein. Ebenso ein Vergewaltiger. Ist ja eigentlich klar, wie sehr du das Tier, die Kreatur Schwein, damit beleidigst? Ein Schwein ist ein Wesen wie du als Mensch auch. Warum ziehst du dieses Wesen, das ebenso wertvoll ist wie der Mensch, so sehr in den Schmutz? Bedenke deine Worte in Zukunft bitte genauer. Deine Alexander. Alexandra, ach lieber Alexandra, ich glaube, wir können es mit der politischen Korrektheit auch ein bisschen übertreiben. Im Übrigen sage ich auch gerne mal das Wort Schweinegeil und dann ist das gar nicht mehr so ganz negativ gemeint. Tom hat gemailt. Tom schreibt, hi Domian, zum Thema sich in Lederkleidung im Schlamm wälzen. Krass, was die Frau neulich erzählte, dass ihr Mann genau so etwas gerne macht. Mir war nur nicht klar, warum der Typ seine Lederklamotten im Schlamm anlässt. Wäre es nicht viel geiler, wenn er sich nackt im Schlamm wälzen würde? Beste Grüße, Tom. Hat Tom da schon Erfahrungen gemacht? Man weiß es nicht. So, und jetzt eine Ausnahme, absolut eine Ausnahme. So eine Mail lese ich dann nicht mehr vor. Und zwar von David. David schreibt, hallo Domian, ich habe zwar kein Problem, aber ich muss es loswerden. Ich möchte mich bei 1Live bedanken, weil ich durch den Freundeskreis endlich meine große Liebe gefunden habe. Ihr, oder besser du, Domian, würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn du dir 2 Sekunden Zeit nehmen würdest, um meine Liebe zu grüßen. Und dann schreibt er hier, danke, dass du in mein Leben getreten bist, Alexandra, ich liebe dich, dein David. Ist das nicht romantisch? Wir gratulieren zu dieser Liebe und wie gesagt, diese Großmail war eine Ausnahme. Ende der Postecke. Und jetzt geht's weiter, sofort weiter mit Ralf und Ralf ist 46. Guten Morgen, Ralf. Hallo, Domian. Hallo, Ralf. Ich erstmal Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Ich schaue dich jetzt schon seit 15 Jahren, gucke ich jetzt schon eine Sendung im Fernsehen oder im Radio, verfolge ich. Ja. Und ich finde schön, wie du den Leuten hilfst. Aber jetzt habe ich mal ein Problem und brauche mal deine Hilfe. Ja, erzähl mal. Meine Frau hat mir heute Abend gesagt, dass sie gestern mit ihrem Chef geschlafen hat. Und da komme ich irgendwie nicht mit klar. Ach du je, je, je. Dass sie mit ihrem Chef geschlafen hat? Ja. Zum ersten Mal? Ja. Warum hat sie das getan? Seit ungefähr 6 oder 8 Wochen ist unsere Beziehung momentan so ein bisschen am Kriseln. Wie lange läuft denn eure Beziehung schon? Wir sind am 13. Dezember 10 Jahre zusammen. Ja. Und haben 2005 geheiratet. Gut, aber so lange kriselt es dann ja noch nicht. Nee, das ist jetzt so die letzten 6, 8 Wochen, wo sie mir erst einmal gesagt hatte, dass sie irgendwie Gefühlsschwankungen hat und nicht weiß, wie es mit uns weitergehen soll. Ich wäre der beste Ehemann, den man sich nur vorstellen könnte. Aber sie liebt mich irgendwie nur noch als Freund. Bruder, Freund oder so, ja. Und habt ihr dann keinen Sex mehr? In den letzten 6 Wochen war es vielleicht 3, 4 Mal. Ja. Was ist denn das jetzt für eine Sache mit dem Chef? Von wem ging das aus? Wie hat sich das überhaupt ergeben? Ich habe gemerkt, dass sie irgendwie nicht abgeneigt ist von ihm. Dass sie sich ab und zu schon mal so privat SMSen geschrieben haben. Mhm. Und heute sagte sie mir, dass sie sich gestern mal privat getroffen haben, weil beide Urlaub hatten. Und dann wäre es einfach im Hotel passiert. Im Hotel? Das heißt, die sind extra irgendwo in ein Hotel gegangen? Ja. In eurer Stadt oder wo? Ja, eine Stadt weiter. Jetzt sagt deine Frau dir das. Mhm. Wie reagiert man im Klartext? Wie hast du darauf reagiert? Ich bin so ein Typ, der nicht sofort ausflippt, der immer ruhig bleibt, der Verständnis hat, der sich in der Lage des anderen versetzt. Mhm. Und habe gesagt, dass das vielleicht nach 10 Jahren Ehe jedem passieren kann. Ich sag mal, könnte mir auch passieren, habe ich gesagt. Wenn ich jetzt im Büro sitzen würde und da wäre jetzt eine Frau, die ich begehre oder so, dass ich dann auch vielleicht Gefühlsschwankungen bekomme und dass ich meine Frau vernachlässige und dass mir das vielleicht hätte auch passieren können. Ich überlege jetzt gerade, wie ich das finden soll. Einerseits ist das natürlich eine sehr souveräne Haltung. Andererseits spricht das auch dafür, dass du irgendwie auch nicht mehr so richtig bei der Sache bist. Ich bin eigentlich voll bei der Sache. Aber dann explodiert man doch, da ist man doch zornig und dann ist man doch gekränkt. Da sagt man doch, ja, es könnte mir ja vielleicht auch passieren. Und ja, ich liebe meine Frau über alles. Das ist mein Leben. Aber ich glaube, wenn ich deine Frau wäre, wäre ich sauer gewesen. Dann hätte ich mir ja, was ist das denn für einer? Oh, das kann mir auch passieren. Ja, aber ich will sie nicht verlieren. Wie hat sie denn dann, wie ging das Gespräch dann weiter, der Dialog zwischen euch beiden? Sie hat geweint und hat ihr gesagt, dass es ihr alles so leid tut, aber sie weiß nicht, wie es weitergehen soll, wie ihre Gefühle wieder zu mir entstehen sollen. Und dass sie mich liebt, aber irgendwie nur freundschaftlich und sie weiß nicht, wie sie es wieder hinkriegen soll, dass ist denn das wir wieder ein Paar werden. Ist das denn jetzt so eine einmalige Sache mit dem? Ich glaube ja. Ich hatte mit ihr nochmal darüber, wie gesagt, gesprochen. Wobei die Situation ja heikel ist. Es ist sicher Chef. Ja, natürlich. Sie sieht ihn jeden Tag. Und das heißt, das hängt immer irgendwie bei denen in der Luft. Mhm. Ist der Chef in sie verliebt? Verliebt? Ich glaube schon, dass er sie vielleicht attraktiv findet, aber er ist selbst verheiratet und hat Kinder. Kennst du den auch, den Chef? Ich habe mit ihm so nichts zu tun. Ich habe ihn mal einmal kurz gesehen. Also. Was ist denn das für eine Branche? Möchte ich jetzt nicht so drüber reden. Also eigentlich wollte ich nur wissen, sind die ganz eng, arbeiten die ganz eng miteinander oder ist es einfach nur Chef in einer großen Firma, wo sie... Nee, die arbeiten schon sehr eng miteinander. Das macht das Ganze ja noch pikanter. So, wie ist jetzt dein Gefühlszustand? Ich bin im Moment verwirrt und ich hoffe, dass wir das irgendwie wieder hinkriegen. Sie hat das ja schon ganz gut erklärt, deine Frau, dass sie Gefühle hat zu dir und dass sie dich schätzt und ehrt und als Freund und all die ganzen Geschichten. Aber ja, sie sagt ja auch, sie will nicht alles aufgeben. Wir haben uns so viel aufgebaut und wir könnten unsere Zukunft schön noch weiterhin erleben. Und was ist denn deine? Wie beschreibst du denn deine Gefühle zu ihr? Ich bin fanatisch verliebt in ihr. In alle, rundherum? Auch rundherum, sexuell interessiert sie dich nach wie vor sehr? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also bei dir nicht Toto Rose? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, das ist ein Problem, Ralf. Wenn eine, ja. wenn eine Person in einer solchen Konstellation die Leidenschaft verloren hat für den anderen, ist das wirklich ein Problem. Kritisiert sie irgendetwas an dir? Ja, sie meint wohl, das hat wohl eine sexuelle Sache, die ich ihr wohl nicht geben kann. Weißt ich weiß du, nur nicht welche. Hast du nicht nachgefragt, was sie meint, genau? Ich verstehe es nicht, was sie meint. Das musst du näher erfragen, was sie meint. Ob es generell die Sexualität ist oder ob sie was Besonderes bei dir vermisst, was du nicht tust. Wie war denn die Sexualität in den vergangenen Jahren? Ja, ich sag mal, am Anfang war alles sehr schön, aber so die letzten ein Jahr oder zwei Jahre hat sie so ein bisschen die Interesse dran verloren. Und sie sagte auch, irgendwie könnte ich ihr das nicht so geben, was sie so will. Mhm. Und ich habe immer wieder nachgehakt, aber sie kam nicht aus sich raus. Ist sie eher ein bisschen verschämt an solchen Themen? Gehemmt? Das weiß ich nicht so. Kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich finde, also wenn ihr da jetzt eine Chance haben solltet, und das würde ich euch natürlich sehr wünschen, dann musst du sie klarer fragen, dann musst du ihr sagen, es geht ja jetzt um alles. Sag mir bitte genau, was fehlt. Sag mir, was du von dir, von mir erwünschst und erträumst. Ich schätze mal, das hat mehr so mit den Gefühlen zu tun. Ich glaube, so sie vermisst so dieses, ja, dass sie selbst, sag ich mal, wie soll ich es erklären? Ich kann es eigentlich gar nicht erklären. Mhm. Ja, so die Leidenschaft fehlt ihr wahrscheinlich. Ja, sie hat die Leidenschaft nicht für dich. Mhm. Jetzt ist die Frage, ob man das noch retten kann, vielleicht indem ihr ein anderes Verhalten in eurer Sexualität erprobt, oder ob die Leidenschaft wirklich erloschen ist. Wenn die wirklich erloschen ist, sehe ich da schwarz. Dann glaube ich, dass man das nicht retten kann. Aber das muss man erstmal rausbekommen. Eheberatung. Wärt ihr beiden Typen dafür? Ja, also sie weniger. Sie will sogar. Nee, sie nicht. Ach, sie nicht? Nee. Du ja. Sie hat gesagt, mit Eheberatung oder so, da brauche ich gar nicht mit ankommen. Okay. Gut, dann musst du sie wirklich bitten, dann musst du es allein machen. Dann musst du sie wirklich bitten, dass sie das versucht, noch klarer zu erklären. Mhm. Weißt, ich sag's mal ganz platt. Wenn dabei herauskommt, dass sie dir sagt, ich finde dich nicht mehr geil und ich werde nicht mehr geil bei dir. Ja, so ist es ja momentan. Ja, aber vielleicht liegt es auch daran, an der Art der Sexualität, die er praktiziert. Wenn es wirklich an deiner Person liegt, nur an deiner Person. Nicht an den Praktiken, dann ist es vorbei. Mhm. Aber vielleicht liegt's eben auch an Praktiken. Vielleicht ist es zu langweilig geworden. Vielleicht ist es doch eher so 0815 Blümchensex. Ich weiß es nicht. Vielleicht will sie mehr Action haben. Vielleicht will sie irgendwelche Dinge machen, die sie dir noch gar nicht so gesagt hat. Das musst du rauskriegen. Ja, gut. Ich meine, darüber haben wir schon ein paar Mal geredet, aber ich habe es dann ja auch versucht. Mach's aber irgendwie erreiche ich sie nicht. Mhm. Ja, dann musst du ihr sagen, wenn sie nicht bereit ist, zu einer Beratungsstelle zu gehen, dann soll sie dir mal erklären, wie das nun weitergehen soll. Sie sagt dir, du bist ein Bruder wie für mich. Sie geht in die Kiste mit ihrem Chef. Ja, wie soll es weitergehen? Da musst du ihr das so klar ins Gesicht sagen. Will sie sich trennen von dir? Was will sie? Sie sagte, sie möchte eigentlich nicht alles aufgeben. Ja, aber alles geht ja nicht. Das ist ja das alte Lied. Sie will es nicht aufgeben, aber sie ist unzufrieden. Sie findet ja, dich sie nett. Ja, sie ist unglücklich, hat sie gesagt. So, sie findet dich nett, sie liebt dich, aber sie geht mit anderen Typen ins Bett. Mhm. Sie mag dich als Freund, aber du bist langweilig als Liebhaber, ne? So, ja, so könnte man sagen, ja. So. Das ist keine Basis für eine Beziehung. Mhm. Dann könnt ihr euch in Würde trennen und seid beste Freunde. Aber ja, das willst du ja nicht. Das möchte ich gerne. Nee, das kann ich verstehen. Wenn man mehr will, kann man nicht bester Freund sein. Mhm. Ralf, ich bin da ratlos. Wenn sie nicht mit in eine Beratung geht, musst du weiter bohren, was ihr fehlt. Und wenn wirklich das rauskommt, was ich gerade gesagt habe, dann müsst ihr da auch eine Konsequenz rausziehen. Mhm. Ich werde dir aber trotzdem mal noch eine Eheberatungsstelle an die Hand geben. Dann hast du die mal so für dich. Und wenn es zu schlimm und zu dramatisch wird, kannst du da auch mal alleine hingehen und vielleicht auch mal in Ruhe nochmal mit einem Fachmann sprechen. Okay, das wäre vielleicht nicht schlecht. Genau. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Magdalena, meiner Psychologin, heute Nacht zurückgerufen. Okay, danke dir. Alles Gute euch beiden, Ralf. Ja, vielen Dank. Gerne, tschüss. 0800 220 50 50. Und hier ist Jasmin. Und Jasmin ist 18 Jahre. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Domian. Hallo, Jasmin. Schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Also, ich hatte vor 4 Monaten eine Totgeburt. Ach, herrje. Ja, und das sitzt mir noch richtig tief in den Knochen. Vor 4 Monaten eine Totgeburt. In welchem Monat, ja, warst du, in welchem Monat warst du schwanger? Im 8. Monat. Im 8. Monat? Ja. Erzähl mal, was passiert ist? Also, es war ein Tag davor, bevor ich wusste, dass er tot war, habe ich noch seine Kindsbewegung gespürt und am nächsten Tag bin ich wach geworden. Mhm. Und normalerweise bewegt er sich immer sofort, aber da hat er sich nicht bewegt. Dann habe ich meinen Mann angerufen, wir sind ins Krankenhaus und da haben sie uns dann gesagt, dass das Herz nicht mehr schlägt. Und vorher war alles in Ordnung gewesen? Ja. Du bist verheiratet? Ja. Ja. Aber das ist ja schon der erste wahnsinnige Schock, im Krankenhaus zu sitzen und zu hören, die sagen, das Herz des Kindes schlägt nicht mehr. Ja, ich war auch fix und fertig und mein Mann auch. Das war ja definitiv dann das Todesurteil, ne? Das Kind ist tot. Ja. Ja, und dann musste ich ihn noch 4 Tage lang im Bauch behalten, bis er dann mal zur Welt kam. 4 Tage noch? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Es war Wochenende. Ich weiß nicht, ob die Ärzte nicht arbeiten wollten. Keine Ahnung. Du hast 4 Tage dein totes Kind noch getragen? Ja. Beschreib uns mal, die wir uns das fast alle nicht vorstellen können, was das für ein Gefühl ist, 4 Tage mit dem eigenen toten Kind zu sein. Es war sehr schlimm für mich, weil manchmal hat mein Bauch auch geblubbert. Und dann dachte ich, er tritt mich. Dabei war es nicht so. Gibt es da auch einen Moment des Gefühls der Ablehnung, weil man denkt, man hat etwas Totes in sich? Also ich wollte es hinter mir haben. Mhm. Weil das war so eine psychische Belastung für mich. Hast du denn überhaupt in diesen Tagen schlafen können? Ja, einigermaßen. Ich habe Beruhigungstabletten im Krankenhaus bekommen. Und es hat dir keiner wirklich erklärt, warum man das 4 Tage dann noch tragen muss? Nee. Also die sagten zu mir, dass das besser ist, wenn ich ihn normal zur Welt bringe, weil beim Kaiserschnitt kann ja auch einiges schief gehen, dass man dann keine Kinder mehr kriegen kann. Das wurde mir so gesagt. Und dann waren endlich die 4 Tage rum. Ja, und da war ich sehr froh. Ich stelle mir das wahnsinnig vor, was man auch in diesen, was macht man in so einer, das ist ja gar keine richtige Lebenszeit. Was macht das? Hast du in diesen 4 Tagen gemacht? Ich habe sehr oft geweint. Mhm. Und mein Mann, der war auch Tag und Nacht bei mir im Krankenhaus. Mhm. Und wir sind immer Treppen gelaufen, dass die Wehen endlich mal kommen, dass das schneller geht. Du warst in diesen 4 Tagen dann im Krankenhaus? Ja. Ja. So, und dann ist das Kind auf normalem Wege zur Welt gekommen, durch eine normale, ja, genau, Geburt. Hast du das Kind dann gesehen? Ja, ich durfte es sehen, aber am Anfang wollte ich es nicht sehen. Aber dann habe ich es mir doch angeschaut und er sah ziemlich süß aus. Mhm. Und wir haben auch Fotos zu Hause, ja. Mhm. War dein Mann bei der Entbindung dabei? Also im Kreißsaal war er schon dabei, aber dann ist er auch selber zusammengebrochen, weil für ihn war das auch eine Belastung. Mhm. Und dann war die Seelsorge auch jeden Tag bei uns im Krankenhaus und die war dann auch mit im Kreißsaal. Mhm. Wie alt ist denn dein Mann? Mein Mann ist 22. Ja. Habt ihr denn dann noch du und dein Mann, habt ihr noch eine Zeit mit dem toten Kind verbracht? Und vor ein paar Tagen hat ja eine Anruferin das so erzählt, die etwas Ähnliches erlebt hat. Erzählte sie, dass sie dann zusammen mit dem toten Kind noch viele Stunden verbracht haben. Wie war das bei dir? Also wir hatten den Kleinen nur im Kreissaal gesehen. Wir hätten ihn auch noch abends bei uns auf dem Zimmer haben können, aber das wollten wir nicht. Und warum wolltest du das nicht? Weil das eine Belastung für mich war. Mhm. 4 Monate, das ist ja nun noch gar nicht lange her. Nee. Wie ist das Kind beigesetzt worden? Und wir mussten ihn beerdigen und wir wollten das auch. Ich habe Sie verstanden. Ihr habt es beerdigen lassen? Ja, mussten wir. Mhm, ganz normal. Und wir wollten das auch. Mhm. Jetzt sind 4 Monate vergangen. Wie beschreib mal deinen Gefühlszustand so aktuell heute, die letzten Tage. Also das ist sehr schlimm im Moment. Ich denke jeden Tag an ihn und ich könnte jeden Tag weinen. Ich gucke mir jeden Tag seine Bilder an, weil ich komme damit überhaupt nicht klar. Mhm. Ihr habt Fotos von ihm gemacht? Nee, die Hebammen hatten Fotos von ihm gemacht. Mhm. Und wir hätten entscheiden können, dass wir die da lassen, dass wir die dann irgendwann in 5 Jahren oder so uns die holen. Aber wir wollten die direkt mit nach Hause nehmen. Mhm. Hat denn jemand eine Idee oder eine Theorie, warum der Kleine gestorben ist? Also in dem Bericht vom Krankenhaus steht, dass die Nabelschnur um seinen Hals gewickelt war, aber die Hebamme hatte zu uns gesagt, dass die Nabelschnur so komisch dick war. Also man weiß es nicht wirklich. Nee, und dann wurde bei mir auch noch festgestellt, dass ich einen Gendefekt habe. Mhm. Ich also habe erhöhtes Thromboserisiko, Lungenembolie und Schlaganfall. Mhm. Und ich habe auch mal im Internet gesucht, da stand dann auch, dass sich wahrscheinlich auch im Bauch eine Thrombose gebildet haben kann. Und dass die Thrombose dann auch zu dem Tod des Kindes geführt hat? Ja, das hatte ich im Internet gelesen. Ja. Das haben dir alles die Ärztin nicht besonders erklärt da, wo du warst? Nee. Klingt auch nicht so vertrauenserweckend, das Krankenhaus, in dem du warst? Ich habe mich da schon gut aufgehoben gefühlt, aber manche Ärzte, da habe ich das echt nicht verstanden. Die waren auch gefühlskalt teilweise, haben das auch nicht richtig erklärt irgendwie. Mhm. Man hat die auch nicht verstanden, weil die auch nicht so gut Deutsch sprechen. Mhm. Ja. Jetzt hast du gesagt, da war ein Seelsorger vom Krankenhaus. Eine Seelsorge. Hat euch betreut. Ja, mich und meinen Mann. Aber dann nur in der Zeit, während du dann noch im Krankenhaus warst. Nee, auch danach war sie noch bei der Beerdigung dabei und sie hat gesagt, wenn irgendwas ist, können wir sie jederzeit anrufen. Aber das ist ja sehr nett und sehr, sehr gut eigentlich. Ja. Fühlst du dich bei der Frau, ist das eine Frau, eine Seelsorgerin? Ja, eine Frau. Fühlst du dich bei der aufgehoben? Hat die Vertrauen? Ja, es geht schon, ja. Wie hat sich das denn jetzt ausgewirkt auf eure Ehe, auf eure Beziehung, dieses Unglück? Also am Anfang ging sexuell überhaupt nichts, weil ich auch Angst hatte, dass ich dann wieder schwanger werde und so. Mhm. Ja, aber auch so, da streiten wir oft. Ja, also, ich meinte es jetzt eigentlich gar nicht sexuell, sondern so wie die Stimmung zwischen euch beiden ist. Also ihr streitet viel seitdem? Ja. Ja, mir geht's auch psychisch nicht so gut, weil ich habe so Panikattacken, wenn ich rausgehe oder in die Stadt gehe. Mhm. Und das ist halt auch so ein Thema, worüber wir uns oft streiten, weil er geht dann immer alleine los, ohne mich. Und das macht mich auch traurig. Ich würde gerne mit meinem Mann rausgehen, aber irgendwie klappt das nicht. Und diese Panikattacken und diese Angst hast du erst seitdem das passiert ist? Ja. Vorher hatte ich das nicht. Ihr seid ja nun ein sehr junges Paar. Wie lange seid ihr denn schon verheiratet? Wir sind erst seit dem 1.3. dieses Jahres verheiratet. Ah. Und war das ein Wunschkind gewesen? Ja. Ja. Mhm. Also ich glaube, Jasmin, du bist ja selbst noch so sehr jung und da ist jetzt etwas so Schlimmes passiert. Also ich glaube, dass man das nicht so alleine wegstecken kann. Nee. Du hast es ja jetzt schon beschrieben bei dir, was es so noch für Auswirkungen hat. Ich rate dir dringend, dass du dir richtig gute professionelle Hilfe suchst. Zum einen. Ja. Da sind wir dir auch gerne gleich noch ein bisschen behilflich, meine Psychologin, wie du das machen solltest und was du da machen könntest. Ja, weil es ist ziemlich schwierig, einen Psychologen zu finden. Da ist immer so eine Wartezeit. Genau, das ist schwierig. Und dann möchte ich dir und euch auch noch empfehlen, es gibt eine bundesweite Selbsthilfegruppe, die heißt Verwaiste Eltern. Da sind Menschen zusammen, die ihre Kinder verloren haben, aus welchen Gründen auch immer. Ganz kleine Kinder, ältere Kinder, aus Krankheit, Unglück, was auch immer. Ja, also das wäre eher nicht so für uns, weil wir wollen das dann schon gerne für uns alleine mit einem Therapeuten verarbeiten. Ah ja. Weil in der Gruppe, finde ich, da kann man nicht so offen reden. Ich will es dir nicht aufschwatzen, aber du musst bedenken, da sind dann Leute, die alle so ein Unglück erlitten haben wie du. Und ich habe hier in der Sendung erfahren, dass Eltern oder Mütter mir auch erzählt haben, dass es ihnen sehr gut getan hat, da mit anderen Müttern zu sprechen, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben. Ich will dich da um Gottes Willen nicht bedrängen, aber einfach so als Angebot. Vielleicht kannst du da einfach mal anrufen, dass du mit jemandem mal telefonierst. Das wäre vielleicht auch ein Anfang. Mir geht es nur darum, dass du Gesprächspartner findest. Einmal auf psychologischer Ebene, da helfen wir dir gleich bei. Aber auch so, dass man sich austauscht. Außer mit deinem Mann. Mit wem sprichst du sonst so darüber? Mit meiner Schwiegermutter habe ich oft schon darüber gesprochen. Aber sonst so eigentlich niemanden. Was ist mit deinen Eltern? Also mit meinem Papa war ich erst dieses Jahr vor Gericht. Der darf sich mir nicht nähern, weil da gab es auch schon Stress bei uns damals zu Hause. Ja, und mit meiner Mama, da fange ich langsam an, den Kontakt zu pflegen. Ich verstehe, also sind schwierige Familienverhältnisse bei dir. Ja, ich bin auch in der Wohngruppe gewesen. Pass mal auf, Jasmin, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen. Einmal wegen der psychologischen Hilfe, wie man das am besten anstellt in deinem Fall. Und sie soll dir mal eine Telefonnummer von den verwaisten Eltern geben und dann kannst du es ja für dich immer noch entscheiden, ob du bei den Leuten Kontakt aufnimmst. Ja? Okay. Gut, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich zurückgerufen. Dankeschön, Domian. Alles Gute und schönen Gruß auch an deinen Mann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch sehr gerne unser Thema sagen, was wir nächste Woche haben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema, warum habe ich das bloß getan? Das fragen wir uns ja alle. Jeder von uns hat ja irgendwie schon mal was im Leben gemacht und dann sagt man sich im Nachhinein, mein Gott, warum habe ich das bloß getan? Also ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in einem Moment ihres Lebens etwas Spezielles getan haben, was danach ihr ganzes Leben dann in eine andere Richtung gelenkt hat. Also zum Beispiel eine falsche Entscheidung, danach großes Unglück. Ein geiler Moment und das Leben ist ruiniert. Oder vielleicht ein falsches Wort gesagt und alles ist zerstört. Wenn es bei euch so etwas gibt und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, mailt domian@wdr.de oder ruft nächste Woche während und vor der Sendung an. Warum habe ich das bloß getan? Das Thema nächste Woche. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht, heute am Freitag. Und hier ist Alvine, 72, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Alvine. Was für ein schöner Name. Ja. Ich bin 74. 74? Ja, erst vorgestern Geburtstag. Na, da kann ich ja nachträglich noch sehr herzlich gratulieren. Ja, danke sehr. Sehr gerne. Alvine, weswegen rufst du an? Na, also ich, vor 10 Jahren ist meine Mama gestorben im Altenheim. Und ich habe was Wunderbares erlebt. Also die haben mir angerufen. Ja. Und ich wie ein D-Zug nach Esslingen gefahren mit dem Taxi, aber die Mama war schon tot. Ja. Und ich habe mich gefreut, wie sie so schön da drin liegt. Hast du dich gefreut? Du warst nicht traurig. Aber wie? Ja, weil das Leben lang hat meine Mama wir sind 6 Kinder, und niemand an sich herangelassen, mal zu mögen, im Gesicht oder der Hände oder so. Das hat sie einfach nicht brauchen können. Also keine körperliche Nähe? Überhaupt nicht. Beim Kuscheln mit der Mama Nein, war nicht drin? Null. Null? Null, null. Bei 6 Kindern war das nicht drin? Ja, und auch beim Papa habe ich das nie gesehen. Ach. Jetzt, ich habe mir immer gedacht, oh, irgendwann, ganz bestimmt. Und da habe ich mich so drauf verlassen, weil ich habe die ganze Zeit die Mutter mitgepflegt. Jeden Tag, Samstag und Sonntag, bin ich zur Mutter gegangen, habe sie mitgepflegt. Und jetzt ist sie tot. Ich sag Ihnen, ich bin rein. Ich habe die Mutter genommen und habe sie mögen, weil die war noch nicht kalt. Das heißt, du hast deine tote Mutter in den Arm genommen und hast sie richtig gedrückt. Ja. Das, was du dein ganzes Leben nicht machen durftest. Ja, genau. Das und dann habe ich ihre Hände hochgehoben, habe sie geküsst und ich war selig. Solo. Es ist so traurig und so schön gleichzeitig. Ja, ich kann es gar nicht sagen. Wissen Sie, und dann bin ich von Esslingen nach Cannstatt, das ist bei Stuttgart, gefahren, genau. Und dann ist der König-Karl-Straße, ist schon ziemlich lang, aber da bin ich rauf, das war nachts um zwei, bin ich rauf getanzt und hab die Arme in die Luft geschmissen und hab gerufen, jetzt Mama, jetzt bist du da oben und dir geht's gut. Und ich war voller, sehen Sie, und wenn ich es jetzt wieder hervorhole. Bist du gerührt, ne? Es gibt mir, nee, ich muss zittern. Ach so, ja. Ich bin ganz da. Aber sag mal, Alvine, übrigens, du... Und dann hab, pass auf, eine Woche habe ich nicht weinen müssen. Mhm. Was ich fragen wollte, du hast deine Mutter ja geliebt. Aber wie? Obwohl sie eine kühle Frau war. Ja. Ist man denn da nicht auch sehr traurig und kann man sich da so freuen, wenn man sie endlich mal angefasst hat? Also, vielleicht ist es mir gegeben. Mhm. Vielleicht ist mir das gegeben. Das kann bestimmt nicht jeder. Und das kann man nicht so von einfach, so einfach, sondern, ja, ich konnte es anders einfach. Mhm. Aber dann so einige Tage oder Wochen später kam dann auch die Traurigkeit. Eine Woche später. Und dann habe ich viel geweint, aber auch gesungen. Und ich war richtig froh. Ich sag, Mama, jetzt hast du keine Schmerzen mehr. Gell, aber sie ist eingeschlafen. Sie hat ein Alterstod gehabt, also nicht keine Dings da und so weiter. Keine Krebserkrankungen. Ja, so. Wissen Sie, und jetzt habe ich gedacht, Domian, jetzt hörst auch mal was Schönes. Das ist wirklich eine schöne Geschichte, eine rührende Geschichte. Alvine, bitte duze du mich doch auch, ich duze dich auch die ganze Zeit. Also Domian, ja, und vier Tage vorher hat die Mama gesagt, du Alvine, neben dir steht eine weiße Frau. Ach. Ja, sag ich, Mama, vielleicht ist deine Mama. Also, weil meine Mama, wo sie geboren ist ihre Mama gestorben. Ach, du glaubst, das war eine Erscheinung? Ja, auf jeden Fall. Also deiner Großmutter quasi. Das glaube ich auf jeden Fall. Du hast wahrscheinlich viel über das Leben deiner Mutter nachgedacht. Oh ja. Warum konnte sie mit euch Kindern nicht herzlich, also mit den, nicht anfassen, nicht also körperlich? Also die Mutter ist ja gestorben. Der Vater noch früher, da hat man doch als Knecht auf einem Bauernhof gearbeitet. Ja, ja. Und das hat er. Ja. Weil sie waren 8 Kinder. Mhm. Und die waren alle dort. Mhm. Nur das Jüngste, jetzt meine Mama, die hat er zu jemandem gegeben. Mhm. Und hat sie also niemand gehabt. So. Nur eben diese Leute. Das war der Schock in der Kindheit. Ja. Und deshalb war sie vielleicht ihr ganzes Leben dann... Ja. Aber so vom Herzen her war sie eine herzliche Frau. Oh, aber wie sie, die hat jedem was gegeben, wo früher noch so gekommen sind und Bürste verkauft hat. Gell? Alvine, wie alt ist deine Mama geworden? 80. 80 Jahre alt, ja. Ja, wissen Sie, das ist doch schön. Was hat das Herz so voll. Was für eine schöne Geschichte am Ende unserer Sendewoche. Ja. Ich danke dir sehr herzlich, dass du sie uns erzählt hast. Ja. Und wünsche alles Gute und schöne Grüße nach Süddeutschland. Ja, ich danke auch. Tschüss, Alvine, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik heute Valentin Kircher. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag dann wieder mit einer freien Themennacht. Macht's gut, bis dahin, ciao.